bis 2 Grad. Morgen und auch in den folgenden Tagen setzt sich das wolkenreiche Wetter fort und es fällt zeitweise Regen. In den Nächten Werte zwischen plus 4 und minus 1 Grad, tagsüber maximal 14 Grad. Es ist 23.05 Uhr. Die Verkehrsmeldungen. Unsere Verkehrsredaktion meldet normalen Verkehr auf den Fernstraßen in Bayern. Soweit die Verkehrsübersicht. Bayern 2 Nachtmix mit Katja Engelhardt. Lesen Sie Ihr Horoskop? Und wenn ja, glauben Sie daran? Auf Instagram, im Buchhandel und auch in der Mode sehe ich schon seit längerem vermehrt Horoskope und Tierkreiszeichen. Und auch Kommentare wie typisch Wassermann oder klassisch Löwe höre ich immer öfter. Wahrscheinlich steckt auch in unserer modernen Welt ein Stück Sehnsucht nach einer größeren Ordnung. Und ja, das hat einiges mit Musik zu tun. Nicht nur stellen Webseiten ganze Playlists passend zu ihrem Sternzeichen zusammen und empfehlen Acts und Genres basierend auf dem Tierkreiszeichen, auch MusikerInnen beziehen sich in Songs auf Sternzeichen und verwenden Vokabular aus Horoskopen. Keine Sorge, sie sollen nicht bekehrt werden. Umso spannender, wie Musiker und Musikerinnen mit Astrologie spielen. Dazu gleich mehr. Den Nachtmix eröffnen Le Pain. Rachel will dem drögen Alltag auf dem Dancefloor entkommen. Rachel veut danser, singen Le Pain, Artpop für die launische Disco vom Geschwisterpaar Madeline Babuka Black und ihrer Schwester Olivia aus L.A. Das neue Album von Katie Gately ist reichlich dramatisch. Fawn Brute klingt verschwörerisch. Immer wieder entfaltet das Album eine bedrohliche Stimmung und die Melodien sind brüchig. Sie sind keine verlässlichen Begleiter durch die einzelnen Songs. Ich bin fasziniert davon, auch von der Entstehungsgeschichte. Auf dem Album hat die Musikerin aus L.A. sich die Kindheit und Jugend ihrer Tochter vorgestellt. Diese Tochter wurde 2021 geboren, ist jetzt also erst etwa 2 Jahre alt. Und das Album Fawn Brute fantasiert in der ersten Hälfte vom Überschwang der Kindheit, später auch von den Ängsten der Jugend. Aus diesem Teil stammt der Song Meet, der deutlich weniger verspielt klingt als Songs zu Beginn des Albums. Thank you. Sie hat für Solar Jesus produziert und auch für Björk. Dieser Song kommt von ihrem vierten Album Fawn Brood von Katy Gately im Nachtmix auf Bayern 2. Die Sängerin Yaya Bey hat vor kurzem eine EP rausgebracht mit dem Titel Exodus the North Star, eine Art Mini-Nachfolger zu ihrem Album Remember Your North Star. Auf der EP sind Songs, die sogar schon im Titel eine Beziehung zu Horoskopen und Tierkreiszeichen herstellen. Zum Beispiel Ascendant in Klammern Motherfucker, also Aszendent, und den Rest muss ich, glaube ich, nicht übersetzen. Im Sinne der Deutung ist aber der Unterschied wichtig zwischen einem Sternzeichen, das unser Inneres wiedergeben soll, und dem Aszendenten, der unsere äußere Wirkung beschreiben soll. In diesem Song geht es also um die Wirkung nach außen und was sie bestimmt. Produziert von Exactly, Yaya Bey auf ihrer neuen EP, auf der sie von unaufgeregter und steter Liebe singt. In einem Gemisch aus Soul, R&B und auch Reggae. Und immer wieder nimmt sie Bezug auf Astrologie. Weniger als Anweisung oder Ratgeber, eher als Verweis auf eine Stimmung. Wie auf dem Song When Saturn Returns. Yes, yes, yes, yes. Whatever you have for me, I'll take it gladly. You ain't ever play about me. You ain't ever play about me. One, two, three, four. Sie hören den Nachtmix auf Bayern 2. Die Rückkehr des Saturn besingt Yahya Bey. Und dieser Begriff aus der Astrologie hat sich schon etwas mehr eingeschlichen in den Alltag, glaube ich zumindest. Die Rückkehr des Saturn bedeutet einen Wandel, manchmal sogar eine Form von Wiedergeburt. Auch im R.E.M.-Song Saturn Return. Die Angestellte eines Geschäfts klettert laut den Lyrics nachts mit einer Leiter auf das Dach des Ladens und beschließt, ihrem Leben eine neue Richtung zu geben. Postcards and me up in roses, a dollar a stand. Everyone sleeping or pulling along, all the cubes in the cooler, it's 3 a.m. And Saturn is back. Saturn is orbiting nothing, is off on its own, is breaking from home. Harder to look yourself square in the eye, easy to take off. Square in the eye, easy to poke yourself, easy as pie, easy to take off, harder to fly, vom Album Reveal von 2001, R.E.M.'s Saturn Return. Die Rückkehr des Saturn als Metapher für einen Wandel und für einen Umschwung. Kali Uchis hat auf ihrem aktuellen Album einen Titel aus der Welt der Astrologie gegeben, Red Moon in Venus. Der rote Mond in der Venus soll für Leidenschaft und Herzschmerz stehen, wobei die Venus und der Mond als feminin gelten. Das Album gehört auch tatsächlich ganz allein der Liebe, den Affären und der Wärme. Beziehungen werden hier nicht analysiert, sondern noch durchlebt. Kali Uchis ist aber nie wehleidiges Opfer, sondern stilisiert sich zur in Luxus schwelgenden und weisen Liebesgöttin. Don't come creeping through my window. I know. Ich glaube ja, dass es offiziell gar keins ist. Ich höre aber Red Moon in Venus von Kaliouchis durchweg als Konzeptalbum. Samtig ist es, luxuriös, feucht, warm und stark. Ein Album, auf dem Kaliouchis außerdem immer wieder an astrologische Kräfte appelliert. In diesem Nachtmix auf Bayern 2 hören wir Astrologie verpackt in Popsongs. Interesse für Horoskope muss man aktuell nicht verheimlichen. Irgendwie ist das sogar modern geworden. Moderatorin Paulina Roginski hat ein Buch drüber geschrieben und eine Modelinie mit Tierkreiszeichen rausgebracht. Die Journalistin Mirna Funk hebt hervor, dass Astrologie keine Nation kennt und kein Geschlecht. Und, das möchte ich anfügen, im Gegensatz zu anderen Leitlinien wie der Affirmation, dem sich vorsagen, was so Positives passieren soll, ist Astrologie nicht auf Optimierung getrimmt. Zumindest nicht automatisch. Zu ein bisschen Horoskop-Liebe hat sich auch das Duo Outkast bekannt mit seinem Album Acrimony. Der Titel ist nämlich entstanden durch die Verschmelzung der Sternzeichen von Andre 3000 und Big Boy. Aus Aquarius und Gemini, also Wassermann und Zwilling. Nicht nur das Album heißt so, sondern auch dieser Titelsong. Even the sun goes down, heroes eventually die. Horoscopes often lie, and sometimes lie. Nothing is for sure, nothing is for certain. Nothing lasts forever, but until they close the curtain. It's Gemini, Aquemini. Now it's the time to get on like Spike Lee said, get on the bus. Go get your work and keep your beeper chirping, it's a must. Did you want that dust? Cornstarch, familiar with that smack, man. The music is like that green stuff, provided to you by Sack Man, Pac-Man. How many fuck you think we gon' do that, man? Ride on national, on 18s without no gap, man. I'm strapped, man. Get rid of the bus on any nigga like that, man. Me and my nigga, we roll together like Batman and Rob Band. We prayed together through hard times, swung hard when it was fitting. But now we tapping the brakes from off them corners that we be bending. And Volkswagen and Bonnevilles, Chevrolets and Coupe de Villes. If you ain't got no rims, nigga, don't get no wood grain steering wheel, for real. You can go chill out a steel bill, let your paper stack. Instead of going to overkill, pay your fucking beeper bill, bitch. Yeah, yeah, yeah. Even the sun goes down, heroes eventually die. Horoscopes off the lie, and sometimes why? Nothing is for sure, nothing is for certain. Nothing lasts forever, but until they close the curtain, it's him and I, or Quim and I. Twice upon a time, there was a boy who died and lived happily ever after. But that's another chapter. Live from home of the brave with $30, beauty parlors, baby ballers, bowling ball and parlors, street scholars, majoring in culinary arts. You know how to work bread, cheese, and dough from scratch. But see, the catch is you can get caught. Know what you're selling, what you bought, so cut that big talk. Let's walk to the bridge, meet me halfway. Now you may see some chilling dead off in the pathway. It's them poor babies walking slowly to the candy lady. It's looking bad, need some hope, like the words maybe. If, or probably, more than a hobby. When my turntables get wobbly, they don't fall. I'm sorry, y'all, I often drift. I'm talking gifts, so when it comes, you never look the horse inside his grill. Of course you know I feel like the bearer of bad news. Don't wanna be it, but it's needed, so what have you? Now question, is every nigga with dreads for the cause? Every nigga with goals for the fall. No, so don't get caught up in appearance. It's Outkast, Aquemini, another black experience. Okay. Even the sun goes down, heroes eventually die. Horoscopes often lie, and then sometimes why? Nothing is for sure, nothing is for certain. Nothing lasts forever, but until they close the curtain, it's him and I, Aquemini. Yeah. The name is Big Boy, Daddy Fat Sacks, the nigga that like them Cadillacs. I stay down with these streets, cause these streets is where my folks at. Better know that, some say we pro-black, but we professional. We missed a lot of church, so the music is our confessional. Get off the testicles and the nutsacks. You bust round, we bust back, get back. For real niggas that's out here trying to spit facts. You hear that, you can't come near that, maybe you need to quit. Cause Aquemini's Aquarius and a Gemini running shit like this. My mind warps and bends, floats the wind, count to ten. Meet the twin, Andre Ben, welcome to the lion's den. A ridge and no skin, many men comprehend. I extend myself, so you go out and tell a friend. Sin all depends on what you believe in. Faith is what you make it, that's the hardest shit since MC Ren. Alien can blend right on in with your kin. Look again, cause I swear I spot one every now and then. It's happening again, wish I could tell you when. Andre, this is Andre, y'all is just gonna have to make amends. Even the sun goes down, heroes eventually die. Horoscopes often lie, and sometimes why. Nothing is for sure, nothing is for certain. And none lasts forever, but until they close the curtain. It's him and I, Aquemini. 1998 kam das Album Aquemini raus von Outkast, daraus eben der gleichnamige Titelsong. Eine Mischung aus den Tierkreiszeichen von Big Boy und Andre 3000. Eins davon ist der Zwilling Gemini. Zumindest dieses Sternzeichen am Himmel meinen auch die Alabama Shakes mit ihrem Song Gemini, wobei sie die Geschichte nach der griechischen Mythologie erzählen von Castor und Pollux, den Zwillingsbrüdern. Stay together. No. Nachtmix auf Bayern 2, in dem wir ein paar Songs lang auf den Spuren von Astrologie in der Popmusik sind, Gemini von den Alabama Shakes. Ich persönlich blicke ja nicht so richtig durch, wofür welche Tierkreiszeichen stehen sollen. Mich fasziniert aber, wie präsent Horoskope auf einmal wieder sind. Oder vielleicht waren sie natürlich auch nie weg. Und es gilt aktuell nur als cooler, sich da auszukennen. Swades Brett Anderson hat im Song Sleeping Pills die Zeile gesungen: You're a water sign, I'm an air sign. Brett Anderson ist Waage, ein Luftzeichen, die besungene Person ein Wasserzeichen. Und in Wasserzeichen, das habe ich nachlesen müssen, würde sonst eher ein Hang zu Eskapismus und Drogen nachgesagt. You don't need them. Eine Ballade von Swades Debütalbum Sleeping Pills. Damit beenden wir den astrologischen Teil von diesem Nachtmix auf Bayern 2. Der vorletzte Song dieser Stunde ist eine neue Single vom Londoner Produzenten Subtract, der sein Markenzeichen Die Maske mittlerweile auch absetzt. Für Days Go By hat er sich mit Toro y Moi zusammengetan. Der Nachtmix auf Bayern 2 neigt sich seinem Ende entgegen. Wenn Sie die Playlist dieser Sendung suchen oder sie innerhalb der nächsten 7 Tage nachhören wollen, finden Sie uns in der BR-Radio-App. Und in der ARD-Audiothek finden Sie viel Auswahl an Sendungen aus dieser Reihe unter dem Titel Pop and Rewind. Zum Beispiel Voices from Planet Love, eine Sendung über das Kollektiv Soulquarians von meiner Kollegin Judith Schnaubelt. Der letzte Song gehört Over Mono, deren Album Good Lies gerade erschienen ist. Die Produzenten aus den UK wurden von der DJ Mag-Leserschaft zum besten Live-Act der UK gewählt. Und vielleicht schwappt von diesem Live-Gefühl ja etwas über das Radio zu ihnen hinüber. Mit dem Song So You Know, der als Over Monos Durchbruch gilt. Es verabschiedet sich am Mikrofon Katja Engelhardt. Bayern 2 präsentiert. The Godfather of Britpop, Paul Weller. Shout to the top, shout. Als Mod-Ikone im grünen Parka erobert Paul Weller mit The Jam und Style Council die Musikwelt. Auch über 4 Jahrzehnte später steht Paul Weller noch immer für die feine englische Art. Paul Weller kommt für ein einziges Konzert nach Bayern. Am 26. September in die Münchner Muffathalle. Mehr Konzerte unter bayern2.de. Bleiben Sie dran hier auf Bayern 2 oder schalten Sie morgen wieder ein. Ab 6 Uhr früh ist die Radiowelt für Sie da. Grenzenlos hören. Bayern 2. Nachrichten.